Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute Nacht, die ganze Sendung über, vollkommen unter uns. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Wir können uns also richtig schön und ausführlich unterhalten. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind wie immer kostenfrei. Brigitte ist die erste heute Nacht. Ja, guten Morgen, Domian. 40 Jahre alt. Ja. Schönen guten Morgen. Morgen. Brigitte, was ist dein Thema? Ja, man hat vor 14 Tagen hat man meine Tochter missbraucht. Vor 14 Tagen? Wie alt ist deine Tochter? 11. Was ist genau passiert? Ja, da hat ein Mann die auf den Spielplatz zum Versteckenspielen gelockt. Sie war mit einem Freund da. Ja. Den hat er mit einer Stoppuhr für eine Viertelstunde weggeschickt. Alles vorher hat er sich da schön ausgerechnet. Waren noch andere Leute auf dem Spielplatz? Nein. Zu welcher Uhrzeit war das? Mittags, 15 Uhr. Ja. Was ist dann genau weiter passiert? Ja, sie ist erst abends auf der Kriminalwache, hat das alles erzählt. Eine Nachbarin hat mir die nach Hause gebracht, weil die weinend hat sie die auf der Straße gefunden. Mhm. Und dann hat sie mir die nach Hause gebracht, dann hat sie nur Bruchstücke erzählt, ja, und dann abends auf der Polizei alles, ne. Was hat sie dann erzählt? Ja, er war mit dem Finger im Po, mit dem Mund unten. Dann hat er es richtig versucht, aber das hat wohl nicht so geklappt, weil sie ziemlich dünn ist. Mhm. Ja, und aber zum Schluss ist er gekommen, ne. Mhm. Sie hatte alles voll und er auch. Wo ist das passiert? Auf dem Spielplatz? Hinter dem Spielplatz hatten die so ein kurzes Stück Land, ist das, und da war ein Sandhügel und da konnte keiner einsehen. Mhm. Ich war an dem Tatort nachher mit und da konnte man wirklich nichts sehen, ne. Als die Nachbarin deine Tochter nach Hause gebracht hat, das war eine Nachbarin, ne, sagst du? Ja. Ja. Was hat deine Tochter denn anfänglich gesagt? Mit mir hat sie gar nicht gesprochen, die ist zu ihrem Papa gelaufen. Aha. Was? Und da hat sie dann auch Bruchstücke gesagt, dass sie die Hose ausziehen musste, die Augen zuhalten. Und ihm hat sie dann auch gesagt, dass er mit dem Mund unten war, ne? Mhm. Weil sie hat es dann doch recht schnell gesagt. Ja, ihrem Papa ja. Mhm. Und dann hat mein Mann auch sofort die Polizei angerufen. Wie kommt das, dass sie das dir nicht gesagt hat? Keine Ahnung. Mhm. Angst. Die wollte ja auch gar nicht nach Hause. Und wenn die jetzt nicht auf der Straße jetzt getroffen hätte, weinend. Also denkt man nicht, dass sie was erzählt hätte. Jetzt stelle ich mir das auch sehr, sehr schlimm vor für so ein 11-jähriges Mädchen, wenn das gerade passiert ist und nachdem was passiert war, dieses so auch auf der Polizei vor fremden Leuten zu erzählen. Wie war die Situation auf der Polizei? Beschreib mal. Ja, nachdem sie etwas warm geworden ist, wir waren fast 7 Stunden da. 7 Stunden? Ja, und dann auch mit Krankenhaus, mit allem drum und dran waren das 7 Stunden da. Wie läuft denn sowas bei der Polizei ab? Also du warst da, dein Mann war da, dabei? Nein, ich bin mit ihr alleine mitgefahren, weil die Untersuchung sollte die Mutter machen. Ja. Das sagte der Polizist, ne? Mhm. Und erst zum Tatort, ja, dann nahm Krankenhaus, ja, da hat alles Abstriche gemacht. Mhm. Ja, und dann auf der Wache, der hat die erstmal richtig verwöhnt. Also es hat ein Mann gemacht? Ja, der hat gefragt, ob sie eine Frau haben wollte und dann sagte sie nein. Mhm. Und dann wart ihr in einem Raum, du, deine Tochter und der Beamte? Ja. Ja. Und der hat sie dann sehr einfühlsam befragt? Oh ja. Ja. Der war sehr freundlich. Mhm. Wie lange hat das denn gedauert, allein auf der Wache? 4 Stunden. 4 Stunden, so lange. Ja. Mhm. Was ist jetzt geschehen? Ihr habt vermutlich Anzeige erstattet. Ja, sofort. Mhm. Ja, und dann habe ich über, die Polizei wollte uns Hilfe zukommen lassen, psychologisch für mich und für sie. Da habe ich nachher nichts mehr von gehört. Mhm. Ja, und dann gehe in eine Selbsthilfegruppe und da hat man mir dann gesagt, ich soll den Weißen Ring anrufen. Mhm. Und die sind auch sofort gekommen. Mhm. Das heißt, ihr, das heißt deine Tochter und du, ihr seid in guter Betreuung jetzt. Ja, seit heute Morgen, ja. Ja. Ist denn schon irgendetwas gehört worden, ob der Täter... Ob man eine Vermutung hat, wer der Täter sein könnte? Anderen Tag haben sie den gekriegt. Ach, sie haben ihn schon erwischt. Ja. Sie haben ihn schon erwischt. Und vor allem, der hatte sich das Wochenende drauf mit den Kindern verabredet und die sollten auf Deutsch, hat er so gesagt, die Schnauze halten und wiederkommen am Wochenende. Ist denn dieser Täter ein bekannter Mann bei der Polizei? Nein. Nein. Der ist erst 18 Jahre alt. Kennst du den? Nein. Also den Namen hat man dir noch nicht gesagt? Nein, gar nicht. Mhm. Der Weiße Ring hat uns ja auch erst gesagt, dass wir uns einen Anwalt nehmen müssen. Mhm. Und das haben wir auch sofort alles gemacht. Das habt ihr gemacht. Und ja. Warum müsst ihr euch dann, habt ihr euch sofort einen Anwalt nehmen sollen müssen? Damit wir in Nebenklage mitgehen. Ah ja. Mhm. Und damit wir uns auch absichern. Die haben ja auch bei ihren E-Tests gemacht, dass die sauber war. Ja. Und ich habe nachgefragt, ob die dem nicht zuerst Blut abnehmen können. Weil ich jetzt 3 Monate warten muss, ne? Ja, genau, das kann man ja gar nicht so schnell jetzt herausbekommen. Nein, da sagte man mir am Telefon, er sieht sauber aus und Feierabend. Mhm. So. Ich krieg da gar, und meine Anwältin macht das jetzt, ne? Mhm. Die nimmt das jetzt in der Hand. Weißt du, ob er geständig ist? Ja, er hat gestanden und dann hat er noch dazu gestanden, ein 7-jähriges Mädchen hat er auch vergewaltigt. Mhm. Aber dieses Mädchen ist unbekannt. Mhm. Das Mädchen wird wohl vor Scham zu Hause nichts gesagt haben. Auch bei euch in der Gegend? Das muss auch auf dem Spielplatz gewesen sein, ne? Mein Gott, was geht denn einer Mutter vor, wenn sowas passiert ist, Brigitte? Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich bin gar nicht richtig wach und ich krieg das nicht in meinen Kopf. Mhm. Und ich denke mal, dass das nach einer Zeit irgendwann kommt, der Zusammenbruch. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Naja, es wird ganz schlimm werden, wenn die Verhandlung ansteht, ne? Und du dem in die Augen schauen wirst. Ja, ein bisschen Angst habe ich auch. Mhm. So. Weiß man denn schon, kann man das ungefähr kalkulieren, wann die Verhandlung sein wird? Halbes Jahr. Haben die zu uns gesagt. Nun bist du Betroffene. Dennoch will ich dich auch fragen. Man sagt, man soll die Betroffenen nicht direkt danach fragen. Ich tue es aber trotzdem. Was findest du, was man mit einem solchen Menschenmann machen sollte? Tja, einsperren. Dass er gar nicht mehr rauskommt. Mhm. Man sagte mir heute Morgen auf dem Jugendamt zu mir, diese Menschen könnte man auch heilen. Mhm. Das haben wir schon oft gesehen, wie die geheilt werden, ne? Ja, eben. Die kommen raus und bringen dann nachher jemanden um. Mhm. Man hat uns auf der Polizeiwache gesagt, wenn der Junge nicht zurückgekommen wäre, hätte der zugedrückt. Mhm. Dann hätten wir nachher, mein Mann sagt immer jetzt zu mir, sei froh, dass sie noch lebt. Mhm. Und sie hat sich auch nicht gewehrt und das hat der Polizist sie auch gefragt und sie hat direkt gesagt, das sehe ich im Fernsehen, was da passiert. Es gibt sicherlich auch Fälle. Man darf das natürlich auch sowas nicht immer über einen Kamm scheren. Es gibt sicher Fälle, wo die Menschen, die so eine Straftat begangen haben, so Schlimmes gemacht haben, auch geheilt werden können. Aber dennoch finde ich, dass zu Vorsicht angeraten ist. Und lieber ein bisschen zu lange im Knast lassen, als zu früh rauslassen. Hey, kriege ich noch Jugendschutzgesetz. Ja, das ist das. Brigitte, nochmal gefragt, seid ihr jetzt durch den Weißen Ring in guter psychologischer Betreuung auch? Ja. Oder können wir dir euch irgendwie weiterhelfen noch? Nein, danke. Das machen die alles. Die wollen uns sogar in Urlaub schicken, die ganze Familie. Das ist ein guter Verein, ne? Ja. Wir hören hier, ich empfehle den Weißen Ring ja auch immer sehr oft und gerne und wir kriegen nur gute Rückmeldungen immer. Ja, doch, die sagen auch, ich habe ja 4 Kinder und dadurch komme ich auch nicht richtig zum Nachdenken. In welchem Zustand ist denn eigentlich deine Tochter im Moment? Albträume, schwarz gebadet, wacht die auf. Die schläft sonst nie mit ihrer Schwester in einem Bett. Mhm. Und jetzt die zwei, da geht die sich ankuscheln. Geht sie überhaupt zur Schule im Moment? Ja, eine Woche war sie zu Hause und jetzt geht sie wieder. Die Lehrerin weiß Bescheid. Aber sonst weiß keine Bescheid? Nein, nee, in der Schule das ist nicht. Doch gut so, weil sie dann sicher sich schämen würde oder weiß ich was. Ja, ich möchte nur mal wissen, jetzt notwendig, wann kriegt er eine Therapie? Eher. Das ist alles, ne? Du meinst, was er kriegt? Ja, eine Therapie. Und man sagte mir jetzt in meiner Selbsthilfegruppe, dass der Prügel kriegt, wenn sie den zwischenkriegen. Von wem? Ja, von den Insassen. Ja, ja, das ist klar. Das ist klar, dass die Straftäter, die so etwas gemacht haben, das ist die unterste Schicht im Knast. Ja, und er ist Türke, ne? Mhm. Seine Eltern verstoßen ihn auch. Mhm. Mhm. Und da hat er ja dann auch noch Probleme, ne? Mhm. Ob die meinte heute Morgen zu mir auf dem Amt, ob man verzeihen könnte, er würde sich sehr, sehr schämen. Mhm. Ja. Ja, das muss aber jetzt noch nicht sein. Also ich könnte an deiner Stelle jetzt nicht verzeihen. Nee, ich habe Wut. Ja, allerdings. Und das ist auch zu Recht so. Und der soll erstmal eine richtige, gepfefferte Strafe kriegen. Und dann kann man über Verzeihen später mal nachdenken. Mhm. Finde ich. Also, ja, klar. Ich denke auch immer an das 7-jährige Mädchen. Ja, natürlich. Das läuft ja auch noch so rum. Ja. Und ich weiß ja jetzt, was wir mitgemacht haben. Das arme Mädchen. Ja, wenn ich den Montag drauf hatte, ich meine Selbsthilfegruppe dort, wenn ich die nicht gehabt hätte, ich weiß, da konnte ich das erste Mal richtig weinen. Was ist denn das für eine Selbsthilfegruppe? Ich bin Alkoholiker. Ach so, eine solche Selbsthilfegruppe. Ja. Ich dachte jetzt, du hättest schon eine aufgesucht von Müttern, deren Kinder... Also, ich verstehe. Mhm. Und da bin ich schon 1,5 Jahre mhm. und da fühle ich mich so wohl. Mhm. Und denen danke ich auch ganz, ganz herzlich. Brigitte, möchtest du mir dennoch vielleicht jetzt mit meinem Psychologen noch mal ein paar Worte reden? Nein, danke. Das nicht? Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich mich sowas getraut habe. Ja. Aber es hat mal gut getan. Also. Ich gucke jeden Abend deine Sendung. Ja, kannst mich ja heute leider nicht sehen. Nee, heute nicht. Brigitte, ich hoffe, dass deine Tochter, dass sie darüber einigermaßen gut hinwegkommt. Nach einer gewissen Zeit wird das erst möglich sein. Ja, ich versuche ihr so weit wie ich kann zu helfen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich drücke die Daumen, dass er eine angemessene Strafe bekommt. Ja, hoffentlich. Ja. Diese Schweine, ne? Ja, das sind Schweine. Mhm. Wiederhören, Brigitte, alles Gute. Ja, danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich sag euch ganz einfach nochmal meine Telefonnummer. 0800 5678 111. Kostet euch keinen Pfennig. Auch Faxen kann man hier umsonst. 0800 5678 110. Heiko ist dran und Heiko ist, wie alt ist er denn? Heiko. 27. 27 ja. Jahre alt. Hi Domian. Hi Heiko. Hi Heiko klingt komisch. Ja, ein bisschen komisch. Ist folgendes, also erstmal Lob an deine Sendung, gell? Ich bin eigentlich auch ein absoluter Fan geworden mittlerweile, seit einem Jahr. Danke. Folgendes, ja, ich habe also gestern mir einen Film ausgeliehen in der Videothek, und zwar einen Pornofilm. Pfui. Pfui, ja, irgendwie schon. Hör ich gar nicht gerne. Dein Team hat es auch schon gesagt zu mir. Mhm. Aber also folgendes, ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, aber ich habe halt diese Gina Wild beim Stefan Rathmann in der Sendung gesehen, gell? Das ist ein Pornostar, ne? Das ist ein neuer Pornostar, ja. Hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Gina Wild. Gina Wild, ja. Klingt gut, ne? Sieht auch sehr gut aus, die Frau, muss man sagen. Mhm. Auf jeden Fall gut, ich habe mir den Film halt ausgeliehen und gucke mir den halt an und irgendwann entdecke ich halt eine Kommilitonin von mir in dem Film, die da mitspielt. Ja. Nein, das ist nicht wahr. Ich schwöre, also wirklich. Du bist Student. Ich bin Student, ich habe mir den Film, also ich habe es auch irgendwie ein bisschen fertig gemacht, sage ich dir auch, da kommen wir ein bisschen später zu. Ich habe mir die Szene wirklich 8-mal angeguckt. Und ich habe auch wirklich Beweise dafür, dass es so ist. Also sie sieht nicht der Kommilitone nur ähnlich. Der sie hat eine Perücke auf in dem Film, das sieht man. Sie ist extrem geschminkt, aber sie ist es 100%. Sie hat auch dieses Muttermal am Hals, also sie hat einen ziemlich durchtrainierten Nacken, also irgendwie ist sie wohl sehr sportlich gewesen. Ich kenne sie jetzt, also was ich sagen muss, ich kenne sie nicht persönlich sehr gut, also ich kenne sie schon. Also du weißt nicht aus eigener Erfahrung, dass sie auch ein Muttermal im Oberschenkel, Innenseite hat, ganz oben. Das weiß ich jetzt nach dem Film, dass sie am Hintern ein Muttermal hat, aber das kann ich nicht überprüfen. Aber es ist also, ganz sicher, eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Domian, ich habe gestern schon mit zwei Freunden telefoniert, ja. Die wollten mir das auch nicht abnehmen. Heute war ich in der Videothek, habe den Film zurückgebracht und habe der Besitzerin halt auch dasselbe gesagt und die wollte es mir auch nicht glauben. Aber es ist wirklich... Also ich glaube es dir jetzt mal so. Es ist wirklich folgendermaßen, weißt du, musst dir vorstellen, ich kenne die Frau, sie ist eine Russin, das sage ich jetzt mal von vornherein. Ja. Die fallen halt schon ein bisschen auf an der Fachhochschule, weil ja. Ich meine, die kann nicht... Keine weiteren Details, jetzt bitte sag nicht, welche Fachhochschule. Ne? Ja, um dem Gottes Willen. Ja. Das will ich auch nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall, nee. Aber Heiko, jetzt sag mal... Ist es nicht egal? Was erregt dich das denn? Was regt dich das denn so auf? Sagen wir es so. Ich sag's mal so. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt allgemein wegen dem Gespräch. Egal. Es ist halt folgendes, weißt du, die Szene, die da abgelaufen ist in dem Film, ist so eine Szene, zwei Männer, also sie macht es mit zwei Männern. Mhm. Und normalerweise gucke ich das immer mal ganz gern. Also ich finde es ganz interessant, auch eben so Doppelpenetration eben, gell. Aber irgendwie hat mich das dann doch irgendwie ziemlich schockiert, muss ich ehrlich sagen. Aber warum? Du kennst diese Frau doch eigentlich gar nicht, sondern nur vom Sehen, so wie du tausend andere Taufen sehen kannst. Aber Domian, wenn du sie eben siehst, normal in der Vorlesung, und siehst sie in dem Film, dann denkst du echt, was geht ab? Das sind echt Welten. Ja, das sind natürlich Welten. Aber wenn man Pornografie konsumiert, muss man einfach davon ausgehen, dass da nun Menschen sich darstellen. Und ob ich den Menschen nun weitläufig kenne oder nicht, ist doch wurscht, oder? Ja, natürlich. Also ich könnte jetzt deine Reaktion verstehen, wenn das eine gute Freundin von dir wäre. Also. Nee, weil ich habe sie auch schon ein bisschen kennengelernt und mir hat sie auch irgendwie mal, sie hat einen Reiz irgendwie schon auf mich mal ausgeübt, also zu der Zeit, wo ich halt immer überlege, die grüßt mich auch mal, hallo und so. Du bist aber nicht latent in sie verknallt. Nein, das nicht. Das würde jetzt alles erklären. Nein, das bin ich nicht. Ehrlich, nicht? Geknallt, aber irgendwie, ich fand es schon, mich hat es irgendwie beschäftigt. Hat es dich auch abgestoßen? Es hat mich auch irgendwie abgestoßen, weil der Sex, der da praktiziert wird, schon wirklich in die richtige, also es ist schon richtig hardcore. Irgendwie. Ja, aber du würdest gerne solchen Sex auch mal machen. Ja, würde ich schon, ja. Das gibt's zu, aber irgendwie hat mich das, ich weiß nicht, dein Team wollte mir das auch nicht so abnehmen. Die haben von Doppelmoral gesprochen, gell? Ja. Klar, man lässt sich ein Porno aus, aber weißt du, wenn du dann jemanden da siehst, und siehst, was da abgeht und was für Kerle das auch sind, mit denen die da wirklich voll in Action ist und auch wirklich das absolute Hardcore-Programm. Ja, klar. Kannst du schon nachvollziehen. Ja, völlig. Ich habe genug Pornos gesehen in meinem Leben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, stimmt. Weiß ich auch. Was? Das weißt du auch? Ja, das habe ich in deinem Buch, glaube ich, mal gelesen, so. Ja. Hä? Das weiß er auch. Du hast dir diese Stelle auch oft angeguckt, sagst du? Ich habe mir ja sehr oft angeguckt. Warum? Mittag auch nochmal mit einem Freund zusammen, hab's ihm auch nochmal gezeigt. Und der hat eigentlich so dieselbe Meinung vertreten wie du jetzt, gell? Er sagt, was soll das eigentlich? Guckst dir Pornos und dann... Regst du dich auf? Ja, irgendwie reg ich mich schon auf. Die Schmutzige, was die da macht mit zwei Männern. Ja, aber auch so heftigen Analverkehr. Gell? Würdest du doch auch alles gerne machen, mit der Frau vielleicht sogar. Ja, sie ist so grazil gebaut und dann denkst du ja auch, dass die ja, ich meine, muss ja auch eine Menge Erfahrung haben. Aber auf der anderen Seite, genau, jetzt ist der Punkt folgendes, es wirkt alles sehr, sehr abgestumpft. Verstehst du? Es gibt ja wirklich Pornodarstellerinnen, da siehst du, die haben auch Spaß dabei, aber bei ihr wirkt das so richtig so... Vielleicht ist sie noch nicht professionell genug. Ich glaube nicht, dass die meisten Spaß dabei haben. Die sind halt nur Profis und spielen den Spaß. Hast du denn, wenn du... Nochmal meine Frage. Warum hast du diese Szene so oft angeguckt? Ja, also erstens mal habe ich es mir nochmal angeguckt, um wirklich den absoluten Beweis zu haben. Ein gewissen Merkmal halt, und das trifft auch voll zu. Ja, und irgendwie komisch ist, ich musste mir das immer wieder angucken und ich konnte immer noch nicht irgendwie so... Du konntest es nicht glauben. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass sie das ist. Hat dich denn... Die kam völlig anders rüber. Ich verstehe. Hat dich denn diese Szene, du hast dich ja gut hineinversetzen können, weil du das gerne mal machen würdest, hat dich das erregt? Ja, hat mich auch erregt. Hast du auch auf diese Szene planiert? Ja, habe ich auch. Siehst du, und dann bist du wie das arme Mädchen jetzt. Ja, aber irgendwie, ich sag dir ehrlich, ich konnte heute Nacht auch nicht einpennen. Also ich habe da echt irgendwie ein Problem mit. Mann, du bist ja schwer betroffen. Ja, ich weiß. Wir wollen dich gleich zum Psychologen stellen. Nein, um Gottes Willen, also das muss nicht unbedingt sein. Das war auch ein Scherz. Ja, das weiß ich doch, klar. Der Psychologe lacht mich schon an. Na gut, also dann machen wir das. Halt mir den heute vom Hals, nach dem Motto. Nein. Ich kann ja auch den Titel mal sagen. Nein! Ich will mal sehen, nein, mach jetzt bloß keine Schleichwerbung. Ja. Wie geht denn das jetzt weiter? Hast du sie denn danach noch schon mal gesehen? Nee, das war ja jetzt erst gestern. Ich bin ja heute erstmal wirklich durch. Ich habe ja heute auch das erste Mal jetzt mal angerufen bei dir und bin auch gleich durchgekommen. Also ich habe jetzt noch Semesterferien bis zum 16. März und dann wirst du mir wieder regelmäßig über den Weg laufen. Was wird passieren beim ersten Mal, wenn du sie siehst? Du wirst knallrot. Das kann ich dir nicht sagen. Weißt du, das Komische ist, Domian, ganz kurz, da war eine Szene und da siehst du, wie sie ihren Partner halt anguckt, gell? Und sie hat mich genauso, wirklich genauso, wie sie ihren Partner anguckt, mit so einem leichten Lächeln, hat sie mich auch schon angeguckt, verstehst du? Es kam mir wirklich so vor, als würde sie direkt vor mir stehen, verstehst du? Ich habe eine Idee. Mach dich doch einfach mal ein bisschen ran an sie. Ja, das habe ich auch vor. Ehrlich? Ja, also irgendwie habe ich das schon mal vor, jetzt mal ein bisschen näher kennenzulernen. Also ich merke schon, Heiko steht auf das Verruchte, ne, so ein bisschen. Ja, jetzt. Erst verurteilt er es ein wenig, aber letztendlich ist er scharf drauf. Ne? Ja, das stimmt schon. So einer bist du nämlich. Aber weißt du, es ist ein bisschen komisch. Also mein Freund hat gemeint, also ich würde sie drauf ansprechen. Wenn ich sie näher kennenlernen würde, würde ich sie schon mal fragen, weil sie hat wohl auch so einen Künstlernamen halt, den will ich jetzt nicht nennen, gell? Aber sie hat wohl in dem Film auch einen Künstlernamen. Mhm. Und vielleicht spreche ich sie mal mit diesem Künstlernamen an. Und wenn jetzt der private Kontakt nicht funktioniert... Ja. Dann bewirb dich doch einfach auch bei einer Pornoproduktion. Vielleicht kannst du ihr Partner im Film. Ja, das glaube ich. Also ich muss sagen, ich glaube, da hätte ich ein Problem mit. Also das ist mir dann doch zu professionell alles. Wärst du denn jemand, bist du gut gebaut? Ja. Ja, groß? Ja, 1,88 Meter. 1,88 Meter? Ja. Wie schwer? 94. 94? Also haarscharf, ne? Wie lang ist er? 18,7. Gut. Gut, okay, also... Ist ja auch sehr direkt, Romy, ja. Ja, also für ein Porno, wenn man ein Porno-Casting machen würde, muss man das alles wissen. Ich meine, man stellt sich sowas schon mal vor, gell? Man redet auch mal drüber, aber ich könnte mir einfach nicht vorstellen, auf Kommando halt einen hochzukriegen. Ja, und dann kriegst du dann zwei Viagra reingepfiffen und dann geht das. Ja, das geht, ja. Das machen Freunde von mir, die machen das regelmäßig. Echt? Die machen das? Ja, ja, schon mit 22. So als Spaß. Ja, weil sie halt meinen, sie könnten 5 Stunden, 6 Stunden, wenn nicht sogar länger. Und ja, das wird dann halt noch kombiniert mit anderen Sachen. Aber sollte man natürlich alles nicht machen. Das ist krank, nee, das ist krank. Das ist ein Gewöhnungseffekt, denke ich mal, der da eintritt. So, Heiko, wir machen mal Folgendes. Ja. Wenn du mit der näher in Kontakt gekommen bist, ne, rufst du mich nochmal an. Ja, natürlich. Ich weiß das, der Student, der seine Kommilitonin im Porno gesehen hat, weiß ich sofort. Das Komische ist, auf der einen Seite war ich ein bisschen perplex, gell, aber auf der anderen Seite habe ich schon vorher, bevor ich wusste jetzt gar nichts, bevor ich diesen Film mir angeguckt habe, schon immer war ich diesen, also gerade ihr gegenüber, ich konnte sie nie so richtig einordnen. Nee, es war immer ein bisschen komisch. Die hat das irgendwie schon so ausgestrahlt. Aber sie wirkt so eigentlich sehr eher prüde. So das sind die Schlimmsten. Ja. Das wissen wir mittlerweile schon. Und sie hat auch wirklich eine Perücke auf, weißt du, ich habe das ja schon, du kennst ja, da gibt es auch so Castings, gell, da siehst du die Mädels, wie sie sich vorstellen und dann siehst du da in dem professionellen Film und die sind so verändert durch das Make-up und alles, das ist unglaublich, wie also, du das ändern kannst. Ich höre von dir. Okay, Domian. Ja, und bin sehr gespannt. Und ich wünsche dir noch du viel Glück. Du und deine Porno-Queen. Ja, ich wünsche dir noch viel Glück Danke mit deiner Sendung. Ich dir auch, für und, alles. Und ich melde mich, wenn ich am 16. März wieder an FH bin. Gerne, Heiko. Okay. Tschüss. Schönen Abend. Ja, dir auch. Ciao. 0800-5678-111. Hier ist Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr mich anrufen wollt, Sie mich anrufen wollen, tun Sie das einfach. Tut ihr das einfach. Petra, 33. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja. Also mein Thema ist, ich bin also Altenpflegerin. Ja. Und bin jetzt auf dem Weg nach Hause und wenn ich jetzt gleich zu Hause ankomme, da hat mein Mann mir schon das Badewasser eingelassen mit antibakteriellen Waschlotionen. Mit antibakteriellen Waschlotionen? Ja, die habe ich aus dem Altenheim. Ja. Und da muss ich mich jetzt ernsthaft 2 Stunden erstmal reinsetzen. Musst du? Muss ich. Warum? Ansonsten läuft bei uns gar nichts ab. Da geht auch aus dem Schlafzimmer raus und weil mein Mann ist Koch vom Beruf und das finde ich einfach ekelig. Wie hat er Angst, dass du aus dem Altenheim irgendwelche Bakterien einschleppst? Nee, weil man hat ja auch dann eben mit Fäkalien so zu tun. Ja, ne? Gut, aber du machst das doch mit Handschuhen. Ja, natürlich, aber trotz alledem. Und da ekelt er sich einfach vor. Ne? Und wenn ich das nicht mache, dann läuft also sexuell zum Beispiel überhaupt nichts. Ist das denn jeden Abend, wenn du von der Arbeit kommst? Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit komme. Das ist doch krank im Kopf. Ja, also ich habe auch schon ernsthaft versucht, mit dem darüber zu sprechen und das, so. Ne? Das ist dein Mann, dein Ehemann? Mein Ehemann, ja. Und wie lange seid ihr verheiratet? 10 Jahre. 10 Jahre? Und bist du seit 10 Jahren Krankenpflegerin? Ja, Altenpflegerin? Also ich war zwischendurch arbeitslos, jetzt habe ich seit 3/4 Jahr wieder einen neuen Job. Und das geht jetzt aber seit diesem 3/4 Jahr jeden Abend so? Ja, jeden Abend so. Also, wenn ich von der Arbeit komme. Ansonsten nicht. Nee, ist mir klar. Ja. Dann musst du in ein Badewasser einsteigen mit antibakterieller Lotion. Hier. Und sonst gibt's auch keinen Spaß im Bett. Sonst gibt's auch keinen Spaß im Bett. Und dann habe ich auch noch so Sterilium, das ist so Händedesinfektionsmittel, ja. Mhm. Wenn ich dann da rauskomme aus dem Badewasser, muss ich mich damit auch noch mal, ja, von oben nach unten. Das ist ja flüssig, also so. Aber das ist doch wirklich alles ein bisschen sehr, sehr verrückt, ne? Du wälzt dich doch nicht in den Betten der alten Leute. Nee, überhaupt nicht. Du hast doch mit den Händen zu tun und du wäschst deine Hände doch auch durch. Ja, ich habe ja auch normale Arbeitskleidung. Ja. Die habe ich, also die ziehe ich auch auf der Arbeit an und aus. Die wird auch da gewaschen, ne? Die kommt noch nicht mal ins Haus oder so, ja? Ja, klar, ja. Und man wäscht sich ja in der Altenpflege 100.000 Mal am Tag die Hände. Na klar. Und macht sich schon da ständig. So, jetzt bist du eine erwachsene Frau. Ja. Von 33 Jahren, eine gestandene Frau. Ja. 10 Jahre verheiratet, warum machst du so einen Scheiß mit? Ja, warum? Ja, ich liebe ihn ja. Ja, gut, aber... Ja, auch richtig, aber... Hygiene, ich bin auch ein großer Hygieneapostel, aber irgendwo sind ja noch Grenzen zu setzen. Das ist doch hysterisch, was der da macht. Habt ihr denn deshalb gestritten, diskutiert schon mal? Ach, stundenlang schon. Und aber der hat diesen Standpunkt, ne, weil er ist eben Koch und muss eben, ja... Ist ja auch alles auch gut. Auch sehr hygienisch veranlasst dadurch, ist, ja. Ist ja alles auch in Ordnung, ne? Aber es darf ja natürlich nicht krankhaft werden. Ja. Habe ich fast den Eindruck, dass das... Ist er denn sonst auch so der Überhygieniker zu Hause? Also das ist nee, eigentlich nicht. Also wir haben auch einen Hund. Ich habe auch so eine Katze, ja. Mhm, ich hatte früher sogar Ratten. Mhm. Also das ist ja nicht so, weil wenn du Tiere hast, hast du ja auch immer irgendwo... Und da macht er dann nicht so ein Terz? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Weil da hast du ja auch immer Dreck. Klar, lehnt er denn eigentlich deinen Beruf ab? Nee, den findet er toll. Der findet er gut. Mhm. Ja, weil ich mache was Gutes, ja. Mhm. Und ich bin auch sehr erfolgreich letztendlich in meinem Job immer gewesen. Mhm. Ja. Und jetzt steht es auch wieder kurz davor, dass ich befördert werde, in Anführungsstrichen und so. Ja. Also ist das denn jetzt ein ernsthaftes, hast du Sorge, dass das ein ernsthaftes Problem eurer Ehe wird? Das ist auch ein ernsthaftes Problem für meine Haut mittlerweile. Ja, allerdings, ja, du hast recht, ja. Jetzt, ja. Du hast gerade gesagt, du musst dich 2 Stunden einlegen, ja, so lange wahrscheinlich nicht, ne? Ich sag dir 2 Stunden. Der guckt genau auf die Uhr. Ich komme jetzt gleich nach Hause. Entschuldigung. Und dann ist alles schon gerichtet. Aber man kann doch nicht 2 Stunden in der Badewanne liegen, da ist man doch Das meine ich doch gerade. Das ist echt. Also, Peter, ja. Ich würde es nicht mitmachen. Ich würde dem klar machen, pass auf, ich finde es richtig, dass wir uns hygienisch verhalten. Ich wasche mich ordentlich, ich wasche auch die Hände, aber nun Schluss, basta. Da muss der sich da entgegenkommen. Ja, macht er ja nicht. Das habe ich alles schon lang rum diskutiert. Dann darfst du es eben auch nicht machen. Dann darfst du nicht 2 Stunden in der Badewanne sitzen. Ja, aber dann habe ich nicht nur Ehekraft, dann habe ich noch nicht mal sexuelle Freude mehr. Ja, aber dann muss man mal eine Weile darauf verzichten. Er kann dich ja nicht unter die Knoten nehmen, was er mit dir macht. Da. Macht er sonst auch überhaupt nicht, ja. Ansonsten ist auch wirklich alles wunderbar und alles korrekt, nur in diesem Standpunkt kriege ich ihn einfach nicht runter. Ansonsten habe ich überhaupt keine Probleme oder so. Ja? Meinst du, er wäre zu bewegen, dass ich mich mit ihm mal unterhalten kann? Nächste Woche? Schlag ihm das doch mal vor. Oder ist er dann sauer? Naja, sauer nicht direkt, weil ich habe schon ein paar Mal angedroht. Eines Abends, da rufe ich so lange an bei Domian, dass ich mal durchkomme, ob ich mit dem sprechen kann. Peter, das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Bequatscht den doch mal. Also wir haben, Montag ist Rosenmontag, da haben wir keine Sendung. Aber ob wir vielleicht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch miteinander reden könnten. Ich und dein Mann. Wie heißt dein Mann mit Vorname? Armin. Mit Armin. Mhm. Mit Armin, dem Koch. Ja, genau. Frag ihn doch mal und wir rufen Dienstag am Abend nochmal an und fragen wiederum, ob er bereit ist, das zu machen. Ja, alles klar. Ja? Und ja. Wenn er nicht bereit ist, das zu machen, finde ich, dann solltest du auch nicht mehr bereit sein, das in dieser extremen Weise mitzumachen. Ja. Nein, du musst doch auch sagen, nein, Armin, so nicht. Armin, ich wasche mir die Hände, aber ich möchte gerne meine Haut auch noch behalten. Ne? Ja, das ist echt ein Problem. Ja. Manchmal sehe ich aus wie so ein, was weiß ich, voll aufgeweicht eben. Wie man eben so aussieht. Ne? Ist der vielleicht ein bisschen pervers, dass der dich so aufgeweicht nur im Bett haben will? Ja, an für sich nicht. Ich also, man muss ja immer an alles denken. Ja, gut, das stimmt. Nee, also ist alles wunderbar in Ordnung. Wie gesagt, das ist wirklich das einzige Problem, was ich mit diesem Menschen habe. Also, ich bin gespannt, ob ich Dienstag mit Armin reden kann. Alles klar. Tschüss, Petra. Ja, tschüss, Sonja. Ciao. Danke. So, mit wem rede ich denn jetzt? Mit einer jungen Dame? Genau. Sabine? Genau, völlig richtig. 29 Jahre alt. Genau, und ich rufe an, weil ich im November 98 3 Tage lang von meinem damaligen Ex-Freund in meiner Wohnung mit der Waffe festgehalten worden bin. 3 Tage? Mhm. Montags, nachmittags, habe ich ihm unbedacht die Tür geöffnet, weil ich in Hetze war. Und bis mittwochs hat das dann angedauert. Warum hat er das gemacht? Er ist wohl nicht damit zurechtgekommen, dass ich mich von ihm getrennt habe. Achso, da wart ihr schon kurz getrennt? Wir waren schon 4 Monate getrennt, hatten aber noch so locker Kontakt. Ich habe aber gesagt, sobald er mich anlügt, weil das war auch ein Trennungsgrund, breche ich den Kontakt völlig ab. Den Kontakt habe ich dann halt auch völlig abgebrochen irgendwann, weil er mich wieder anlog. Ja, und dann fing das so ein bisschen mit Psychoterror an, dass er mich anrief und sagte, ich möchte doch zurückkommen. Mhm. Da habe ich mich nicht drauf eingelassen. Mhm. Dann hatte ich 14 Tage Ruhe und da habe ich dann schon gedacht, na Gott sei Dank, jetzt hat er vielleicht eine neue Freundin gefunden. Ja. Habe dann über einen Bekannten das auch erfahren, dass er wohl eine neue Freundin hat. Und den Freitag vor dem Montag klingelte dann bei mir das Telefon. Er war dann völlig aufgelöst, fing an zu weinen, was ich gar nicht von ihm kannte, und erzählte mir, er wäre todkrank und ob ich mich nicht mit ihm treffen könnte. Das habe ich dann den Freitag gemacht. Mein Mutter-Theresa-Instinkt, der hat mich da wohl in die Irre geführt. Mhm. Wir haben uns dann an einem öffentlichen Ort getroffen, weil ich schon Angst vor ihm hatte, mhm. weil das nicht das erste Mal war, dass er mir die Waffe vor die Nase gehalten mhm. hat. Und da war es dann so, dass ich mich in meiner Stammkneipe mit ihm getroffen habe und dass ich dann auf einmal die Waffe schon zwischen den Beinen hatte. Und ich mich dann zwar den ganzen Abend gefragt hatte, was das denn sollte, weil er mir dann drohte schon da, dass wenn ich jetzt nicht mache, was er möchte, er die ganze Kneipe da abknallt. Mhm. Und wusste ich ja nicht, ob das Ding geladen ist oder nicht, dann hab dann halt mitgespielt, wohl oder übel. Aber dann bist du erstmal alleine rausgegangen. Ich bin den Abend alleine nach Hause gegangen. Mhm. Er hat also den Abend mit mir ein verliebtes Paar gespielt. So, jetzt kam dieser besagte Tag, an dem du die Tür aufgemacht hast. Mhm. Und dann hat er dich 3 Tage in der Wohnung festgehalten. Was hat er denn in diesen 3 Tagen mit dir gemacht? Also mich teilweise eingesperrt, wenn er wohl auch mal schlafen musste. Mich befleht, zu ihm zurückzukommen. Wenn ich mich da nicht drauf eingelassen hat, hat er mir halt die Waffe an den Hals gehalten. Hat gesagt, er wäre todkrank und er würde uns beide umbringen. Hattest du Todesangst? Ja. Hast du versucht, irgendwie dich zu befreien oder hast du um Hilfe gerufen? Irgendwie? Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt kein Telefon, habe im 4. Stock Altbau gewohnt, wo oben auch niemand außer ich gewohnt hat, sodass das auch niemand mitgekriegt hätte, wenn ich da um Hilfe geschrien hätte. Und es hat keiner gemerkt. Er war sogar so schlau am Dienstag, weil ich ja gearbeitet habe, dann auch bei meiner Chefin anzurufen oder bei meiner Kollegin und mich krank gemeldet hat auf unbestimmte Zeit, nach dem Motto, eine Krankmeldung würde schon irgendwann kommen. Wie ist das Martyrium denn dann zu Ende gegangen nach den 3 Tagen? Ich hatte Glück, dass am Mittwochs morgens wird bei mir immer die Müllabfuhr abgeholt. Und das wusste er nicht und es klingelte dann bei mir. Und dann, weil er wusste, dass ich das Theater, was wir vorher miteinander hatten, schon einer Freundin erzählt hatte, habe ich gesagt, das ist eine Freundin, wenn ich da jetzt nicht aufmache, holt die Polizei. Und ich habe so 2 etwas ineinander liegende Flure, wo ich dann rüber muss, um die Klingel aufzumachen. Und im ersten Flur habe ich immer meine Schuhe und meine Jacke mit meinem Schlüssel drin. Und dann habe ich halt einfach nur meine Schuhe genommen und die Schlüssel und bin halt hinunter. Bin dann 3 Stunden durch die Gegend geirrt und bin dann bei meinem Hausarzt gelandet, der mich dann erstmal beruhigt hat. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Ich bin hinterher noch zur Polizei gegangen. Da war es leider dann aber schon zu spät. Die sind mit mir dann zusammen in die Wohnung. Da war er weg. Da war er weg und es waren auch keine Spuren mehr von ihm da. Die Frage war, warum bist du nicht sofort zur Polizei gegangen? Warum bist du 3 Stunden erst rumgeirrt? Ich war wie von Sinn. Ich habe überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Das ist ja wirklich wie aus dem Spielfilm, wie du es gerade gesagt hast. Ich war völlig, völlig hinüber. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zu meinem Arzt gekommen bin in dem Fall. Hast du ihn angezeigt? Ich habe ein Protokoll aufnehmen lassen und ihn angezeigt, wobei die Anzeige im Sande verlaufen ist. Warum? Die Polizei konnte nichts machen. Es steht Aussage gegen Aussage. Er bestreitet das. Hast du denn danach nicht tierische Angst gehabt, dass sowas noch wieder passieren kann? Ich hatte solche Angst, weil die Polizei ja auch nichts machen konnte. Und ich habe in einer Kleinstadt gelebt. Und dort bin ich ihm halt auch immer wieder über den Weg gelaufen, weil es gab so bestimmte Punkte, wo er halt wusste, wo er mich antreffen kann. Und er stand halt immer wieder hinter mir. Ich konnte zum Schluss keinen Bus mehr fahren, nichts mehr. Und hatte halt ständig Angst, dass er wieder irgendwas macht. Und dass ich dann im Januar einen Selbstmordversuch gemacht habe. Na gut, das war ja nur auch keine Lösung. Nee. Hast du jetzt Ruhe vor ihm? Ich habe Ruhe vor ihm, weil ich in eine andere Stadt gezogen bin. Du bist in eine andere Stadt gezogen. Und ganz anonym, das heißt, er kann das gar nicht rauskriegen, wie du lebst. Ich habe weder einen Festnetzanschluss, noch habe ich mich registriert. Also ich habe eine Sperre beim Einwohnermeldeamt setzen lassen. Und ich hoffe, dass er nicht dahinter kommt. Es war auch so, dass ich in Lübeck mir eine andere Nummer angeschafft hatte. Aber er wohl eine Bekannte hatte, die dort arbeitet. Und die immer den Datenschutz überschritten hat. Nur leider weiß ich halt den Namen auch nicht mehr. Mein Gott, Sabine, wie lange warst du mit dem vorher zusammen gewesen? Ein gutes Jahr. Na gut. Ja, wobei ich da ein halbes Jahr noch in Hamburg gelebt habe, bevor ich dann zu ihm gezogen bin. Aber er neigte ja zu Gewalttätigkeiten, ne? Wenn du sagst, das war dir schon bekannt mit der Waffe und so. Also nachdem ich zu ihm gezogen bin, war es so, dass ich halt dahinter gekommen bin, dass alles das, was er mir erzählt hatte, Fassade war. Und heute bin ich sogar der Meinung, dass er darauf hingearbeitet hat irgendwie. Mhm. Dass er wusste Sachen von mir, die er nur wissen konnte, wenn er heimlich mein Tagebuch gelesen hat. Hältst du es für möglich, dass der, ist das ein Psychopath? Ja, ich glaube heute, im Nachhinein glaube ich das schon, ja. Mhm. Was glaubst du letztendlich, was für ihn die Befriedigung war, das zu tun? Mich fertig zu machen, mhm. Mich am Boden zu sehen. Hältst du ihn für gefährlich? Ja, wenn er eine Beziehung hat, die wieder auseinander geht, halte ich ihn schon für gefährlich. Wie alt war der? Wer ist der? 40. 40, Schlimm, wenn man sowas erlebt hat. Kannst du überhaupt noch Vertrauen aufbauen zu Männern? Das ist mein großes Problem, weil auch die Beziehung, die ich davor hatte, auch ziemlich daneben gegangen ist. Als ich mich getrennt habe, da bin ich vergewaltigt worden. Und deswegen, ich auch zu der ersten Frau, der wünsche ich ganz, ganz viel Kraft. Ne? Mhm. Weil ich, wie gesagt, ich habe bis im August in der Klinik gelegen, in der Psychiatrie, weil ich das Ganze überhaupt nicht verarbeiten konnte. Das glaube ich, das ist ja der Oberhauer, ist das ja. Und ich bin jetzt in eine andere Stadt gezogen, habe langsam Fuß gefasst, habe eine neue Wohnung, einen neuen Job, der mir Gott sei Dank sehr, sehr viel Spaß macht, wo allerdings 80% der Männer schwul sind. Was mir sehr zugute kommt. Ich würde sagen, die lassen dich dann auch in Frieden auf jeden Fall. Die lassen mich dann auf jeden Fall in Frieden. Wo sind denn 80% der Männer schwul? In Köln. In Köln, ah ja, in Köln, ja, ist klar. In Köln sind 80% der Männer schwul, das stimmt, ist wohl wahr. Sabine, bist du denn im Moment auch noch in psychologischer Behandlung, Betreuung? Ja, ich suche wieder, weil ich bin ja erst vor kurzem hierher gezogen und das mit den Psychologen ist immer ja so eine Sache, da muss man ja sehr lange warten, ehe man einen festen Platz bekommt. Ich habe aber einen sehr guten Hausarzt, wo ich dann mich mal, wenn es mir wirklich schlecht gehen sollte, mich auskotzen kann. Möchtest du mit meinem Psychologen ein paar Worte noch reden? Jetzt? Ja. Das können wir arrangieren. Ja, das ist der Peter. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich gleich wieder an. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du dann endlich mal an einen guten Typ gerätst. Einen guten Typ und der sollte dann auch nicht schwul sein. Wollen wir es mal hoffen. Tschüss, Sabine. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 100, das ist ja ein sehr schöner Versprecher. Nicht 100, sondern 1.36 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. Uhr 38 auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 live mit der Telefontalkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Das heißt, ihr könnt euch bei mir ganz einfach melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin Anna, 24 Jahre alt. Hallo Anna. Ja, hallo Domian. Anna. Also, ich habe eigentlich ganz spontan angerufen und zwar habe ich mich tierisch aufgeregt über diesen Herrn, der da vorhin angerufen hat. Den Herrn, über Heiko, der dem Porno geguckt genau. hat. Genau. Bist du es? Heiko hieß Nein, der nette Mensch. Der Heiko, bist du denn die Darstellerin? Nein, das zufälligerweise. Aber nee, bin ich nicht. Nein. Wirklich nicht. Nein, ich glaub's nicht. Ich finde es einfach super unmöglich von ihm, was er da gebracht hat. Also erstens mal diese ganzen Anspielungen so von wegen, naja, und ich bin nicht an der Uni, sondern an der FH. Also irgendwie dieses von wegen, hey Leute, eigentlich möchte ich euch direkt sagen. Ja gut, FHs gibt es ja nur in Deutschland viele. Hat ja die Stadt nicht genannt. Ja, aber er war kurz davor. Ja, er war kurz davor, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ihn ja abgebremst. Das fand ich einfach total ätzend. Und irgendwie dieses, naja, und von wegen, naja, er fühlt sich jetzt irgendwie so schmutzig und keine Ahnung was. Aber andererseits hat er sich total an diesem Video aufgegeilt. So können wir es sagen, ne? Und jetzt will er das Mädel, aber irgendwie, ich meine, er scheint ja echt super scharf auf sie zu sein. Ja. Und jetzt will er sie aber im Grunde genommen an der FH denunzieren. Also das kam echt so rüber, so von wegen, naja, wenn sie dann nicht das tut, was er will, dann wird er doch mal nett rum erzählen, was sie denn da so treibt. Ach Gott, so habe ich ihn nicht verstanden. Ich habe es aber schon. Ehrlich? Also was ich auch nicht kapiert habe, war seine Doppelsichtweise. Ne? Ich habe nicht kapiert, warum er irgendwie entsetzt war. Ja, ich weiß es nicht. Also, so aber dass er sie denunzieren will... Also das wäre natürlich ein übler Zug von ihm. Ja. Wenn ich nochmal mit ihm rede, werde ich ihm da den Kopf waschen, dass er das nicht zu tun hat. Also ich fand das super übel. Ich habe mich da echt aufgeregt. Ich glaube, deswegen hat eure Hotline mich da jetzt auch durchgestellt, mehr oder weniger. Wie hättest du es denn am liebsten, wie sollte er mit dieser Sache umgehen? Ja, er sollte einfach sehr viel diskreter sein, meine ich. Weil das ist schon irgendwo eine Sache. Ich denke mal... ja klar, eine Frau hat sicher irgendwo auch eine Anlage zu so einem Ding, einfach sowas zu machen, oder man denkt sich vielleicht an den Fall, aber sie hat nicht umsonst eine Perücke auf und versucht sich irgendwie ein bisschen zu verkleiden, mehr oder weniger. Dennoch, wir wollen jetzt nicht in großes Mitgefühl für diese Darstellerin verfallen. Nein, gar nicht. Ne? Der ist das klar, wenn die sich vor die Kamera stellt, ist das Öffentlichkeit. Und dass das dann auch in der Uni oder wo auch immer bekannt wird, damit muss die leben einfach. Ja, klar. Nee, nur es geht auch darum, dass er anscheinend jetzt meint, irgendwie so ein Erpressungsmittel zu haben. Also wenn ich das habe ich wirklich nicht so verstanden. Ja, so kam es mir, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie persönlich angegriffen. Und das fand ich, da kam gleich die weibliche Solidarität aus. Ja, kann sein. Ich fand es aber echt super mies. Und was hältst du denn davon, dass er sie jetzt auf jeden Fall privat kennenlernen möchte? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts, überhaupt nichts, weil ich der Ansicht bin, dass er ihr dann irgendwann mal diesen Spruch reinwürgen würde, von wegen, naja, aber im Video, da machst du das doch. Mhm. Wieso machst du das bei mir nicht? Wäre doch auch berechtigt vielleicht, ne? In ja, der einen oder anderen Situation. Ja, aber das ist schon irgendwo was anderes, weil ich meine, wenn man, ich denke mal, das ist genauso wie bei Huren oder so, die einfach auch einen anderen Lebenspartner haben. Du sprichst aber nicht aus Erfahrung, ne? Du sprichst einfach als junge, engagierte Frau. Ja, einfach so. Ich muss mal was Gutes in meinem Leben tun. Nein, aber ich finde es einfach so, also er war mir ehrlich gesagt total unsympathisch. Mhm. Einfach in seiner Art und wie er da ankam und wie er schon meinte, von wegen, ja, und ich habe das meinen Freunden erzählt und die haben sich das mit mir angeguckt. Also typisches Gockelgehabe, meinst du? Ja, ganz furchtbar. Macho-Gehabe. Also das hat mich... War ich denn zu freundlich mit ihm? Nee, weiß ich nicht. Also bei dir hat man schon so irgendwie... Ich hatte das Gefühl, da kam so ein bisschen raus, dass du das nicht ganz gut findest. Also mit dem Erpressen habe ich nicht so aufgefasst. Ich denke nochmal drüber nach und ich werde ihn ja bestimmt nochmal irgendwie in die Strippe kriegen. Ja, vielleicht. Und dann reden wir dann mal drüber. Also ich fand's ganz mies und wenn er das tut, dass er da wirklich zu ihr hingeht und sagt, hey, ich hab dich gesehen und irgendwie so und auf eine ganz blöde Tour ihren Künstlernamen sagt. Dann sag ich ganz einfach hier im Radio und im Fernsehen, dass er immer Pornos guckt und sich einen runterholt. Genau. Bei dann und ist der noch die Telefonnummer. Ruft ihn alle an. Was meinst du, wie blamiert er ist? Und dann sage ich auch noch, auf welcher Fachhochschule er studiert. Dann zeigen alle auf Fingern, mit Fingern auf ihn. Sag mal, Anna. Er macht sich genauso schuldig, also das ist meine Ansicht. Ja. Er ist genauso schmutzig wie sie. Sagen wir mal, ach ja, ich finde das ja, ich finde nicht, dass die Frau schmutzig ist. Wenn das, nein, das ist ein Job. Ich nicht, aber wenn er das schon so sieht, wenn er da so dieses Gefühl hat, so, oh, jetzt ist und ich weiß nicht was. Sag mal, Anna, wohnst du denn im Rheinland? Ja. Und du bist jetzt zu Hause heute Nacht? Alle jungen Leute sind doch auf Juck und Feiern. Ich nicht. Du nicht? Ich bin eigentlich ein absoluter Antiker. Ehrlich? Wohnst du in Köln gar? Nein, nicht in Köln. Wo denn? Muss ich das sagen? Nein, musst du nicht sagen. Also in der Nähe. Obwohl, doch, klar, ist kein Problem. Ich stehe zu meiner Meinung. Also ich meine, ich wohne in Mönchengladbach. Ja, ist okay. Ist auch schön da. Ja, wunderschöne Stadt. Gestern auch in Weiberfastnacht nichts gemacht? Nee, auch nicht. Eine Karnevalsmuffelin. Ja, ganz furchtbar. Wie kommt das? Aber bist du geboren hier? Nein. Nee, du kommst... Oh, woher kommst du? Ich bin geboren in Polen. Aha. In Oberschlesien. Da hat man das nicht mit dem ausgetickten Karneval, ne? Nee, man ist die ganze Zeit lustig. Natürlich. Ihr braucht nicht die bestimmten Tage mehr. Nein, wir trinken doch dauernd unseren Wodka. Und die Polen sind ja immer, die sind ja immer besoffen. Genau. Nein, okay, dann kann ich dir also keinen schönen Karneval wünschen. Ach, ich genieße einfach so ein bisschen Ruhe auch. Mhm. So die freie Zeit mehr oder weniger. Sonst auch irgendwie so stressig alles. Studierst du? Ja. Was studierst du denn? Ich studiere Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Theater, Film und Fernsehwissenschaften. In Köln? Nee. Wo denn? In Bochum. Ja. Jetzt kennen mich alle. Anna aus Bochum, die Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Eine ganz tolle Gesprächspartnerin, war heute Nacht hier bei mir in der Sendung. Danke für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Danke schön, tschüss. Hui, jetzt machen wir einen Alterssprung. Wir hatten ja gestern die älteste Zuschauerin und Zuhörerin dieser Sendung, glaube ich zumindest mit der ich geredet habe. Das war Charlotte und Charlotte war 93 Jahre alt. Ich habe noch viel darüber nachgedacht gestern Nacht, als ich nach Hause kam. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Jetzt gehen wir so ein paar Jahrzehnte runter. Jetzt ist nämlich Tobias dran und der ist 14 Jahre alt. Hallo Tobias. Morgen Domian. Hi. Hast du gestern die Sendung verfolgt? Nee, gestern leider nicht, weil ich musste ja zur Schule. Ist das nicht abgefahren? Eine 93-jährige Frau guckt uns immer, hört uns immer. Super. Schrill, ne? Ob du das mit 93 auch noch machst? Mal gucken. Mal gucken, ne? Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. So, jetzt zu deinem Thema. Ja, mein Thema sind diese sogenannten neuen Psycho-Shows im Fernsehen, sprich Big Brother oder Robinson. Endlich kommt das Thema Big Brother. Ja. Ich warte schon die ganze Zeit darauf. Niemand ruft zum Thema Big Brother an. Doch, jetzt. Du hast es gesehen. Ja. Also das ist ja nur ein Unterschied. Big Brother und Psycho-Shows ist ja nun zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber es wird ja so bezeichnet, auch in den Zeitungen so als... Ja. Ja, so. Also wir reden jetzt erstmal über Big Brother. Mhm. Ja, wie findest du es denn? Also ich fand's super, zumindest. Du fandst es super? Ja. Ich bin halt, ich hab heute mein Wohnzimmer geputzt, den Fußboden. So langweilig fand ich es währenddessen. Ja? Ja. Also ich fand's eigentlich ganz spannend, mal zu sehen, was andere Leute so machen und so. Ehrlich, die haben doch nur geblubbert und nichts ist dabei rumgekommen. Ja, aber trotzdem, ist ja nicht alltäglich, dass sich Leute einsperren lassen, so mit Kameras und so. Ist es denn nicht spannender, da so eine wirkliche Seifenoper sich anzugucken, Verbotene Liebe oder so? Ja, nee. Nee? Nee, das gar nicht. Da finde ich Big Brother doch schon viel besser. Mhm. Versuch nochmal, mir genau zu erklären, was du gut daran fandest, die heute dabei zu beobachten, wie sie da gelebt haben. Ja, es ist einfach mal ganz anders, mal andere Leute zu sehen, was die machen, wie die sich unterhalten, über was die sich unterhalten, so über ihr Privatleben und so. Mhm. Ich fand das ganz interessant. Aha. Hast du denn die Show auch gesehen am, wann war denn das, am Dienstag, ne? Die habe ich nicht gesehen. Die Eröffnung der... Die Eröffnungsshow, ja genau. Nee. Die hast du nicht gesehen. Aber die soll nicht so gut gewesen sein, habe ich gehört. Die fand ich auch langweilig. Also ich habe große Erwartungen gehabt, weil alle Leute darüber reden. Und dachte, dass da heute mal ein bisschen die Post abgeht. Und wie gesagt, ich war beinahe eingeschlafen, da habe ich gedacht, tu was Gutes und putz den Boden. Ja. Aber so diese anderen Sachen, Psycho-Shows, beziehst du das auch so auf Talkshows? Nee, also auf Talkshows nicht. Das nicht? Mhm. Hast du denn jetzt heute bei dem, du hast es gestern auch schon gesehen und heute? Nee, nur heute. Nur heute. Hast du einen schon gehabt von denen, die du sympathisch gefunden hast? Ja, da gab es mehrere. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen, aber da war eine Blonde bei und eine so mit kurzen schwarzen Haaren. Die waren ganz sympathisch. Ach, das Mäuschen, das Blonde mit den Zöpfchen, ne? Ja. Die fand ich super doof. Ja. Weißt du warum? Ne, heute gar nicht mal so. Heute war die ja ganz putzig. Ich habe ja auch noch heute... aber ich habe ja die Show gesehen am Freitag, Dienstag. Mhm. Und da wurden die Kandidaten so in so kleinen Einspielfilmchen vorgestellt. Und man stellte ihnen die Frage, von was träumst du, was wünschst du dir mal? Und da sagte diese kleine Maus, die wir beide heute ganz nett fanden, die sagte, ja, ich möchte 5 Minuten in ein Mikrofon einmal sprechen dürfen und die ganze Welt muss mir zuhören. Aha. Doof, ne? Wunderbar. Unsympathisch, ne? Nee, ich habe es erstmal nur so wieder aus. Ich habe es ja nicht gesehen, wusste ich ja nicht so. Ja, ist klar, ja. Hm. So. Nun gibt es ja viele Leute, die sich da aufregen. Unser Innenminister hat zum Boykott der Sendung aufgerufen. Ach, Herr Schilly, findest du Unsinn, ne? Die sollen sich mal um ihre eigenen Probleme kümmern und uns nicht vorschreiben, was wir gesehen haben. Ja, die sagen ja alle, die Menschenwürde wird verletzt. Die Menschen machen es ja freiwillig. Sie werden ja nicht in Ketten irgendwo dahin getragen und so. Gut, die machen es ja freiwillig. Sie wissen ja, was auf sie zukommt. Ja, aber die sagen immer, die wissen eben nicht richtig, was auf sie zukommt. Die können das gar nicht einschätzen, welche schlimmen Folgen das hat. glaube schon, die sind ja da auch in Behandlung so, also wenn was ist, ja, ja. Hinterher. Also habe ich zumindest gehört und ich habe auch gehört, die wissen wirklich alles, was da passiert, habe ich zumindest in Berichten. Ich bin da deiner Meinung, Tobias. Ich finde auch, die machen das freiwillig, ja. Und die sind, das sind stabile Leute. Ja, die werden auch schon so aussuchen, dass sie da keine Psychopathen reinholen. Oder schwache Leute. Ja, genau. Genau. Und wenn man hinterher mit Fingern auf die zeigt, sind sie selbst schuld. Genau. Ne, die wollten das ja. Außerdem können sie gut Kohle da verdienen. Oder genau. Gewinnen zumindest. So, dir gefällt es. Du wirst es weiter gucken demnächst. Mhm. Ich guck's auf jeden Fall weiter. Und dann am Wochenende gibt es, glaube ich, auch immer so eine Zusammenfassung und noch so eine Talkshow, ne? Ja, ich glaube so. Abends. Ja, das werde ich mir auch mal angucken. Aber du, mein, eins wollte ich nochmal sagen. Bitte. Big Brother ist ja ganz okay, aber das, was sie im Schweizer Fernsehen machen, das finde ich nun wirklich abartig. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Was denn? Die sperren zwei Leute in so einen 10 Quadratmeter langen... Ja, habe ich gelesen heute. Ja, also das ist wirklich pervers. Es gibt da viel perverse Sachen. Da ist das alles Kinderkram hier, ne? Ja, zum Beispiel Robinson oder so. Genau. Das finde ich, na, das geht noch gerade so, aber... Du bist aber gut informiert. Ja. Was willst du mal werden? Auch vielleicht mal zu Fernsehen gehen oder zum Radio. Zum Radio, Journalist vielleicht werden. Gute Voraussetzung, du bist schon top informiert. Das muss man sein. Jo. Tobias, danke für deinen Anruf. Jo, ich wollte nur mal sagen, deine Sendung ist voll fett, ne? Voll fett, das höre ich gerne. Tschüss, Tobias. Tschüss. Okay, mach's. Jetzt geht's weiter mit... Ich frage mal ihre... Ich verstehe nicht, was ihr mir sagt. Gibt es hier nicht auf meinem Bildschirm, was ihr mir sagt? Rainer ist hier. 22. Ja, hallo Domian. Hallo Rainer. Ja, mein Thema ist Karneval. Ach, das ist aber ein ungewöhnlich ausgefallen. Ungewöhnlich. Zu der Zeit ungewöhnlich. Ja. Nein, also es ist Folgendes. Ich war gerade in Köln. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du Karneval doof findest. Nein, nein, absolut nicht. So, dann darfst du sprechen. Ich war ja in Köln und wollte Karneval feiern. Ja. Und, wann? Heute? Heute, gerade eben. Ja. Also ich bin vor 20 Minuten zurückgekommen und ich habe Karneval nicht gefunden in Köln. Ja, dann musst du ganz schön doof sein. Nee, aber... Wo warst du denn in Köln? Also ich war... In den Außenbezirken? Nee, eigentlich gar nicht. Wir waren so in der Innenstadt, in der Altstadt und so. Glaube ich denn nicht. Da tobt der Bär. In Richtung Rhein und so diese Gegend, Milowitsch-Theater und so. Und an diesem Kapitol. Und da waren ganz tolle Kneipen. Oder es waren alles Schulenkneipen. Nee. Also am Kapitol gibt es keine Schwulenkneipen. Doch, aber... Am Milowitsch Theater gibt es auch keine. Ich bin hier zu Hause. Am Milowitsch Theater gibt es auch keine Schwulenkneipen. Ja, aber irgendwie wie die Straße darunter, ja. Da in der Gegend. Na gut, das in der Nähe, ja. Am Rudolfplatz, ja. Und da waren ganz viele verkleidete Leute und die waren auch alle gut drauf, aber irgendwie konnte uns keiner so sagen, wo jetzt direkt Karneval ist. Und das war irgendwie enttäuschend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr enttäuschend ist, wenn man in das Herz des Karnevals fährt. Eben. Und dann den Karneval nicht findet. Und ich glaube, ihr seid so richtige Landpomeranzen. Ihr findet ihr euch... Wir sind Bochumer und waren bei diesem blöden Fußballspiel. Ihr Ruhrgebietler, ihr habt ja nur auch überhaupt keine Ahnung von Karneval. Nein, wir fahren ja sonst immer nach Düsseldorf und das ist ja viel einfacher irgendwo. Ja, das ist doch auch gut. Kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, da tanzt auch die Luzi, ne? Eben, aber nichts gegen Köln, aber in Düsseldorf weiß man sofort, wo man hingehen muss. Ja, wenn du da schon 10-mal warst, dann weißt du es natürlich. Nein, nicht 10-mal warst, weil irgendwie da liegt alles so zentral und man läuft da nicht rum und sucht rum. Also Rainer, wenn du unserer schönen Stadt Köln nochmal eine Chance geben möchtest... Ich komme auf jeden Fall... Dann kommt doch bitte morgen. Morgen. Also Samstag ist wirklich ein traditionell super toller Tag. Auch ich werde morgen Nacht unterwegs sein. Ja. Und geht bitte in die Altstadt. Also Richtung Rhein und so. Richtung Dom und vom Dom aus dann rechts in die Altstadt rein. Gut. Und da ist wirklich jede zweite Kneipe absolut Stimmung angesagt. Okay. Und wenn, bist du schwul? Nein. Nee, also zu empfehlen, auch wenn du nicht schwul bist, sind sehr die schwulen Kneipen. Weil die Stimmung da noch mehr überkocht. Und ja, aber noch da sind nur Männer. Nee, da sind nicht nur Männer. Karneval ist das immer sehr schön gemischt. Und du brauchst ja keine Angst haben, dass dir ein Homosexueller an deinen Po kneift. Die sind nicht so. Darum geht's ja nicht. Nee, da sind auch Frauen. Das ist sehr angenehm. Mhm. Ja, gut. Ja, ich werde es, ich denke, ausprobieren einfach. Ja, würde ich auch sagen. Und vielleicht... Also, ich wollte es einfach nur mal loswerden, weil ich das gehört hatte und weil du von Karneval gesprochen hattest. Auch wenn das nicht so irgendwie das tiefgreifende Thema jetzt ist für deine Sendung. Nein, aber es ist doch schon mal eine schöne Aussage. Ich war in Köln und ich habe den Karneval nicht gesehen. Kommt doch auch immer ganz gut. Vielleicht sehen wir uns morgen. Ja, okay. Obwohl, du wirst mich gar nicht erkennen, weil ich verkleidet bin. Wahrscheinlich, ja. Tschüss, Rainer. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ja. Und, tolle Sendung, mach weiter so. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Die Ruhrgebietler und Karneval. Die wissen ja gar nicht, wie man das schreibt. Peter, 18. Hallo, Peter. Hallo? Ja. Hallo, Jürgen? Ja, Peter. Ah, bin ich dran? Ja. Okay, erstmal Glückwünsche an deine Sendung. Danke. Und es geht um das Thema Gummibärchensucht. Was? Gummibärchensucht? Ja, also ich bin süchtig nach Haribo. Nach Haribo? Ich sage Gummibärchen. Wie viel über Haribo isst du denn am, am Tag? Also Packung 4 bis 5 so. 4 bis 5 Packungen? Ja. So Tütchen voll? Ja. Wie dick bist du? Ich bin nicht dick, ich bin 1,70 groß und 75 Kilogramm schwer. Ja, das ist nicht schwer, ja, ne? Also ich treibe auch noch Sport nebenbei. Aber du musst doch immer einen aufgeblähten Bauch haben von den Gummibärchen. Ja, und es ist, hat auch gesundheitliche Folgen. Folgen. Ich war jetzt beim Hausarzt und der meinte, ich müsste das dringend unterlassen, weil mit dem Darm gibt das Probleme. Was, mit dem Samen? Mit dem Darm. Ach, mit dem Darm. Was ich schon wieder höre hier. Ja. Mit dem Darm. Ja, mit der Verdauung. Ja, klar. Ja. Und er meinte, ich müsste jetzt in Therapie oder so. Also ich muss jetzt regelmäßig dahin und versuchen, das abzustellen. Wie lange geht das denn das schon, dass du so viel Gummibärchen isst? Also seit 2 Jahren, circa 2 Jahren jetzt. Und den jeden Tag so viele Tüten? Seit 2 Jahren? Ja. Boah. Also es hat nicht, Das kriegen deine... Also erst hat es nur mit 1, 2 Packungen am Tag angefangen. Mhm. Und dann wurde es immer mehr. Und das, jetzt bin ich so bei 4. Manchmal... Hast du überhaupt noch Hunger auf andere Sachen? Ja, schon, aber nicht mehr so sehr. Also andere Süßigkeiten esse ich kaum. Also eigentlich eher gesagt gar nicht. Immerhin bist du zu dem... Ich meine, da hast du mal Hunger auf einen Steak oder auf eine Currywurst oder was ich weiß. Ja, aber nicht mehr so wie früher. Also Obst, Gemüse. Ja, Obst schon. Mhm. Aber so Mittagessen eher nicht mehr so viel. Dann lieber ein paar Gummibärchen oder Haribo mehr. Bist du bezahlt von Haribo? Es muss dann aber auch Haribo sein irgendwie. Ja, also ich sag nur Haribo, es gibt auch andere. Achso, also, du meinst das? Von einer anderen Marktkette gibt es auch. Richtig, ja. Hauptsache Weingummi halt. Bist du denn jetzt deshalb auch, weil du dir da Sorgen machst, zum Arzt gegangen? Ja. Mhm. Ja, immerhin, ist auch schon mal ein eigenständiger Schritt, ne? Mhm. Was sagen deine Eltern? Meine Eltern nehmen das auch nicht so ganz ernst. Und da muss ich ja... Ich nehme das sehr ernst. Wenn das so stimmt, wie du es gerade gesagt hast, finde ich das sehr ernst zu nehmen. Du machst ja irgendwas kaputt in dir. Hm? Ja, meine Eltern nehmen das nicht ganz so ernst. Mhm. Da musste ich... Wie will der Arzt denn da jetzt vorgehen? Das ist ja eher so eine Sucht schon, die du da hast. Ja, ich war jetzt letzte Woche einmal da und also er hat sich das erstmal angeguckt, also in meinem Bauch, weil der ein bisschen aufgebläht war noch. Mhm. Und ja, er meint jetzt, nächste Woche müsste ich wiederkommen, dann besprechen wir das, was wir machen. Mhm. Ja, bleib am Ball, Peter. Ja. Das ist genau richtig. Du musst zum Arzt gehen und du musst davon wegkommen. Ganz, ganz klar und eindeutig. Ne? Mein Tipp, schön selbstdiszipliniert jetzt an dir arbeiten. Ja. Viel Glück. Okay. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Jetzt habe ich noch für ein ganz kurzes Gespräch Kalli dran, 26. Ja, hallo. Hallo, Domian. Kalli ist ein Mann. Ja, genau. Und ich habe mich mit der Zeit verkalkuliert. Tut mir leid, sag ganz schnell, um was es geht. Ja, ich boykottiere Big Brother. Du boykottierst? Ja, um Gottes Willen. Warum? Das ist eine Horrorsendung. Warum? Ich meine, 10 Leute werden sich da hinsetzen, werden gefilmt von Anfang bis Ende. Ja. Und wie ein Vogel im Käfig. Ja. Und deswegen, das finde ich eine absolute Schwachsinnsendung. Finde ich. Man sollte diese ganzen Sendungen abschaffen. Ja, aber du musst sie ja nicht angucken. Wer Spaß hat dran, kann das ja machen. Ja, aber trotzdem ist das nicht so mein Fall. Ich meine, das ist eigentlich eine Menschenverdummung, meiner Meinung nach. Findest du denn, dass die Würde der Menschen verletzt wird, die da mitmachen? Ja gut, die wollen natürlich mitmachen, aber deswegen sind das auch in meinen Augen ganz klar Schwachmaten, muss ich ganz klar sagen. Ja, ich sag das ja auch, als ich die da gesehen habe, das sind ganz... Nein, die wollen natürlich selber in der Sendung sein. Ja, das sind ganz... Die wollen natürlich die 250.000 Mann. Ja, und das sind ganz eitle, exaltierte Leute, ne? Also die wollen das nicht anders. Ja, ganz genau. Aber deine Reaktion ist darauf, ich schalte da gar nicht RTL 2 ein. Nee, muss ich jetzt gar nicht sehen. Muss ich mir gar nicht antun. Ich prognostiziere ja auch, dass das kein großer Erfolg wird. Ich glaube, dass das zu langweilig wird. Ganz genau, mit der Zeit. Hast du es denn heute auch gesehen? Nee, heute nicht. Ich habe nur den Einzug gesehen, das hat mir gereicht. Mhm. Guck's dir mal einmal nochmal an, dann wirst du dich noch mehr bestätigt fühlen. Oh je, ich habe guck heute, das auch nicht, oder was? Nee, ich habe es mir heute einmal angeguckt und nur ist genug. Mehr will ich das nicht. Das reicht, ne? Ja, es reicht mir. Ich finde es einfach doof. Siehst du, bist du nicht der Einzige. Jetzt hast du deine Meinung noch gesagt, das ist gut. Ja, genau. Danke für deinen Anruf. Danke auch. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Savas Pavlidis, Anja Schönhardt, Axel Rottländer, Henning Kaiser, Marion Fongern und Peter Ofsianowski. So, Montag sind wir nicht da, da ist Rosenmontag, da haben wir es gut, da können wir die Sau rauslassen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir eine offene Sendung, dann könnt ihr euch wieder melden bei mir zu jedem Thema. Und das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt, ich habe ein Leben zerstört. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende, egal ob ihr feiert, ob ihr nicht feiert. Wenn ihr feiert, wünsche ich euch so richtig gute Feierlaune. Und ich freue mich dann schon wieder auf die Nacht, Dienstag auf Mittwoch. Macht's gut, tschüss zusammen.